Die Koreaner in den USA demonstrierten am 15. und 17. Juli vor dem Weißen Haus in Washington gegen die Stationierung von Saad in Südkorea und begannen am 15. Juli mit einer 100.000 Unterschriftensammlung. Und die Unterstützungsgesellschaft für politische Häftlinge des Rates der Bewegung der Familien für die Demokratisierung Südkoreas, die in den USA tätig ist, veröffentlichte am 15. Juli eine Erklärung und kritisierte darin, dass die Stationierung von Saad in Südkorea eine gefahrvolle Gewalttat sei, die sich zur Machtkrise und Kriegsgefahr für die Volksmassen nicht nur in Südkorea und Nordostasien, sondern auch in der Welt einschließlich der USA ausweiten könne.